Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, before I go into verse 3, bevor ich zu Vers 3 komme, I want to quickly mention again verse 2 that I spoke about yesterday. Möchte ich noch einmal kurz auf Vers 2 eingehen, über den ich gestern gesprochen habe. Because you remember what I said? Erinnerst du dich daran, was ich gesagt habe? I said it because while I was recording, I felt prompted by the Spirit. Ich sagte das, weil ich mich während der Aufnahme vom Geist dazu aufgefordert fühlte, that this is something that some of you really need to hear. Dass dies etwas ist, das einige von euch wirklich hören müssen. Some of you need a certificate of your ministry that Jesus has given you. Einige von euch brauchen ein Zertifikat über euren Dienst, den Jesus euch gegeben hat. And the certificate is the fruit of what you will bring for Jesus. Das Zertifikat, die Bescheinigung, ist die Frucht, die ihr für Jesus bringen werdet. And I just sensed that there are people who are listening to us. Ich habe gerade gespürt, dass es Menschen gibt, die uns zuhören. Jesus gave you something to do, but for many reasons you have not been doing it. Jesus hat euch etwas gegeben, das ihr tun sollt, aber aus vielen Gründen tut ihr es nicht. You need to throw away all of your excuses. Ihr müsst all eure Ausreden über Bord werfen. And you need to start to get moving. As you move, God will release all the resources that belong to you already. Ihr müsst anfangen, euch zu bewegen. Wenn ihr euch bewegt, wird Gott alle Ressourcen freisetzen, die euch bereits gehören. If he has asked you to do something, everything else is yours already. Wenn er euch beauftragt hat, etwas zu tun, gehört alles andere bereits euch. Now in verse 3 he says this. In Vers 3 sagt er Folgendes. So to those who want to continually criticize my apostolic ministry, here is my statement of defense. Denen, die meinen apostolischen Dienst immer wieder kritisieren wollen, möchte ich hier eine Verteidigungsrede halten. And you know, I don't imagine that Paul said it with a sense of self-pity. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus das aus Selbstmitleid gesagt hat. Because that would go against everything what we read about the Apostle Paul. Denn das würde allem widersprechen, was wir über den Apostel Paulus lesen. But Paul so loved and cared for the church that he needed now to establish his authority. Aber Paulus liebte und kümmerte sich so sehr um die Gemeinde, dass er jetzt seine Autorität unter Beweis stellen musste. And I cannot imagine that Paul did it to defend himself. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus das tat, um sich zu verteidigen. Because Paul didn't live for himself. Denn Paulus hat nicht für sich selbst gelebt. Even to the Corinthians he wrote that we don't live for ourselves. Sogar an die Korinther schrieb er, dass wir nicht für uns selbst leben. I believe Paul did that because he knew if you don't accept his authority, you cannot receive from him. Ich glaube, Paulus hat das getan, weil er wusste, wenn man seine Autorität nicht anerkennt, kann man nichts von ihm empfangen. You know, there can be somebody who teaches the word of God very powerfully. Es kann jemanden geben, der das Wort Gottes sehr kraftvoll lehrt. Two people are listening to that person. Zwei Menschen hören dieser Person zu. One doesn't receive anything and the other one gets a life-changing experience. Der eine empfängt nichts und der andere macht eine lebensverändernde Erfahrung. It has to do with which heart you are listening. Es kommt darauf an, mit welchem Herzen du zuhörst. You know, when Jesus said, he who receives a prophet in a prophet's name will get a prophet's reward. Als Jesus sagte, wer seinen Propheten im Namen eines Propheten empfängt, wird den Lohn eines Propheten bekommen. I believe what Jesus was saying is very simple. Glaube ich, dass Jesus damit etwas sehr Einfaches sagen wollte. You can only experience everything that the prophet has from you, for you, from God. Du kannst nur dann alles erfahren, was der Prophet von Gott für dich hat. If you accept him as a servant sent by God. Wenn du ihn als einen von Gott gesandten Diener akzeptierst. If you receive him just, oh, it's just a guy who prophesies. Wenn du ihn einfach nur als, oh, das ist nur ein Typ, der geweissagt hat, empfängst. You're not going to receive the reward. Wirst du den Lohn nicht bekommen. So Paul understands that unless they recognize his apostolic authority. Paulus versteht also, dass, wenn sie seine apostolische Autorität nicht anerkennen, everything that God has for them through him, they will not be able to receive. Sie nicht in der Lage sein werden, alles zu empfangen, was Gott durch ihn für sie hat. So that's why now he's coming to this place where he has to defend himself to Make sure that they can receive. Deshalb kommt er jetzt an den Punkt, an dem er sich selbst verteidigen muss, um sicherzustellen, dass sie empfangen können. Because remember, there were people not accepting him. Denn erinnere dich, dass es Menschen gab, die ihn nicht akzeptierten. Look at verse 4. Schau auf Vers 4. Don't we apostles have the right to be supported financially? Haben wir Apostel nicht das Recht, finanziell unterstützt zu werden? You know, it's very, very clear that of course they had a right, and he talks about this a little later. Es ist sehr, sehr klar, dass sie natürlich ein Recht darauf hatten, und er spricht ein wenig später darüber. But Paul is making this point here for a simple reason. Doch Paulus macht diese Aussage hier aus einem einfachen Grund. That the church in Corinth, they did not accept Paul as a truly true man sent by God. Die Gemeinde in Korinth akzeptierte Paulus nicht als wahrhaftigen, von Gott gesandten Mann. Therefore, he was not allowed to live like the others were allowed to live. Deshalb durfte er nicht so leben, wie die anderen es durften. You know, it is so easy for us Christians to judge. Es ist so einfach für uns Christen zu urteilen. Once we allow our heart to get offended by somebody, we will never see that person properly anymore. Wenn wir einmal zulassen, dass unser Herz von jemandem beleidigt wird, werden wir diese Person nie mehr in der richtigen Weise sehen. And the Apostle Paul had this problem with the Corinthians. Der Apostel Paulus hatte dieses Problem mit den Korinthern. But we have to be careful. Wir müssen jedoch vorsichtig sein. Why do we have to be careful? Warum müssen wir vorsichtig sein? Because when we defend ourselves, we must never defend ourselves from any wrong motive. Wenn wir uns verteidigen, dürfen wir uns nie aus einem falschen Motiv heraus verteidigen. So many people, they defend themselves because they think, they've talked wrong about me, so I'm going to tell them what's the real truth. Viele Menschen verteidigen sich, weil sie denken, sie haben falsch über mich geredet, also werde ich ihnen sagen, was die wahre Wahrheit ist. And this is so beautiful. Das ist so schön. The more we are secure in Christ, the less we have to defend ourselves for our own justification. Je mehr wir in Christus geborgen sind, desto weniger müssen wir uns selbst verteidigen, um uns selbst zu rechtfertigen. So we never justify ourselves. Wir rechtfertigen uns also niemals selbst. But if we want to truly and sincerely help people, doch wenn wir Menschen wirklich und aufrichtig helfen wollen, then sometimes we have to take position. Müssen wir manchmal Stellung beziehen. That's what the Apostle Paul did here. Das ist es, was der Apostel Paulus hier macht. And tomorrow we're gonna see why this was important. Morgen sehen wir, warum das so wichtig ist. See you guys. Bis dann, Leute.